Die Hauptsache ist, dass sie hier wieder schwimmen kann. Dort, wo sie herkommt, hatte sie nie darüber nachdenken müssen, ob das Brot so wertvoll und deshalb mit der Hand zu greifen sei oder nicht. Anderswo hat sie gehört, setzte man Alte wie sie auf einen Baum und ließ sie dort oben verhungern. Die Hauptsache ist, dass sie, wenn es Abend wird, wieder schwimmen gehen kann in diesem grünlich schimmernden, kühlen See. Ihr Enkelsündchen hatte seinen Spielzeugtraktor wieder ausgraben wollen. Auf dem Weg durch den Garten zur Kirche war die Tochter mit ihrem Brautschleier an den Johannisbeersträuchern hängen geblieben. Der Löwenzahn ist der gleiche wie zu Hause und auch die Lerchen. Flausen. Als sich herausstellte, dass sie schon schwanger war, holte die Mutter sie wieder aus dem Backofen hervor. Nach seiner Verletzung war die Hand immer sehr kalt gewesen. Abends, wenn sie ihren grauen Haarknoten auflöst, bevor sie zu Bett geht, sind die Haare noch feucht. Das harte Holz brannte länger. Da fiel, wenn man alt wurde, einfach der Mund ein. Äpfel gegen Birnen. Irgendwann schlägt der Gong und ruft zu Tisch. Dann kommt die Enkelin von ihrem Sonnenbad auf dem Steg wieder herauf und summt leise vor sich hin, wie sie es ihr ganzes Leben schon als kleines Kind gemacht hat. Und das heißt doch, dass man bei einer Flucht einiges mitnehmen kann, was kein Gewicht hat. Zum Beispiel die Musik. Der Gärtner. Im Herbst bieten die alten Hausherren dem Gärtner an, zu ihnen ins Gästezimmer zu übersiedeln. Das liegt zu ebener Erde, hat ein eigenes Waschbecken, einen separaten Eingang und lässt sich durch einen Nachtspeicherofen auch in kalten Wintern leicht heizen. Der Gärtner nimmt das Angebot an. Ein Berliner Arzt, so heißt es, wird das Bienenhaus und den ehemaligen Obstgarten nun zur Pacht übernehmen. Beim Ausräumen der Regale im Bienenhaus findet der junge Hausherr zwischen den Honiggläsern auch eine Kiste mit Silberbesteck. Er nimmt das Besteck heraus und ordnet es im großen Haus in den Besteckkasten ein. Die Heizspirale, die noch vom letzten Winter im Schleuderraum stehen geblieben ist, trägt er zurück in den Keller. An eben der Stelle, an der früher schon einmal ein Zaun stand, lässt noch in diesem Herbst der Berliner Arzt, sobald er den rechten Teil des Grundstücks für sich in Besitz nimmt, erneut einen Zaun errichten. Das ist nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht, denn jeder Pächter ist zuständig für die jeweils linke Abgrenzung seines Grundstücks in Blickrichtung zum Wasser. Der Gärtner vermag dem Dörfler, der die Arbeiten ausführen soll, einige der alten Grenzsteine zu zeigen, die unter Gebüsch verborgen an manchen Stellen noch auffindbar sind. Im Dorf wird erzählt, dass der Gärtner sich seit dem Abriss des Bienenhauses weigere, seine Fußnägel zu kürzen. Um die Zehen herum bis zur Unterseite der Füße seien sie inzwischen gewachsen und hinten noch über die Hacken hinaus. Er verberge sie zwar in Schuhen und Strümpfen, aber an seinem hinkenden Gang könne man deutlich erkennen, dass etwas nicht stimme. Im Dorf wird erzählt, dass der Gärtner die kleine Tochter der Hausherren dazu angestiftet habe, Grasbüschel auszureißen und diese mitsamt der an ihnen haftenden Erde an den frisch verputzten Neubau des Berliner Arztes zu schleudern. Die Flecken von den Dreckklumpen, die das Mädchen geschleudert habe, seien noch immer deutlich zu sehen. Im Dorf wird erzählt, dass die Arbeiter aus Berlin, die das Badehaus den Berg hochziehen sollten, alle in Anzug und Schlips erschienen seien. Und über den Anzügen hätten sie dunkle Windjacken getragen, um sich zu tarnen. Das wisse man aus den Berichten des Gärtners. Im Dorf wird erzählt, dass der neue Pächter der ehemaligen Parzelle der Juden, eben dieser Arzt aus Berlin, daran schuld sei, dass sein Nachbar Senior, der nur einen Schnupfen hatte, im Krankenhaus starb. Absichtlich zu viel gespritzt habe er seinen Patienten, weil der schmale Zugang zum See ihm nicht genug war. Den Steg hätte er auch haben wollen. Der Gärtner könne das sehr wohl bezeugen. Schließlich habe der Gärtner auch davon erzählt, wie dieser Berliner Arzt neulich nach einem Fest im Dorfkrug zur Krummen Fichte mit einem Mädchen aus Frankfurt-Oder über sein eigenes Grundstück bis hinunter zum Wasser geschlichen und von dort aus über den Zaun gestiegen sei, um ausgerechnet auf diesem Steg, zu dessen Benutzung er von der Gemeinde niemals die Erlaubnis erhalten hatte, seine Frau zu betrügen. Das habe der Gärtner mit eigenen Augen gesehen.